1. Gott sprach zu Mose, nach dem Aaron son gestorben waren, weil sie sich Gott auf unangemessen Weise genahet hatten. 2. Gott befahl Mose, seinem Bruder Aaron mitzuteilen, dass nicht jederzeit das Allerheiligste hinter dem Vorhang betreten darf, wo sich die Deckplatte über der Leid befindet, anden falls word sterben, die Gott dort in einer Wolke erscheint. 3. Aaron darf das Heiligtum nur betreten, wenn zuvor einen Jungen Stier als Sundopfer und einen Widder als Brandopfer darbringt. 4. Er muss heilig Leinenkleider tragen, bestehend aus einem Leibrock, Beinkleiden, einem Gürtel und einem Kopfband, die soll erst anliegen, nach dem sich rituell gerinnet hat. 5. Von der israelitischen Gemin soll außerdem zwei Ziegenbock als Sundopfer und einen Widder als Brandopfer entgegennehmen. 6. Danach soll Aaron seinen eigenen Stier als Sundopfer darbringen, für sich und sein Haus sooner zu erwerken. 7. Anschließend soll die bei den Ziegenbock zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen und sie dort Gott präsentieren. 8. Aaron soll los über die bei den Bock werfen, wo bei ein Los vergotten das ander für Asasail bestimmt ist. 9. Den Bock, der Dirch das Los für Gott bestimmt word, soll Aaron als Sundopfer darbringen. 10. Der Bock hingegen, der für Asasail bestimmt ist, soll lebendig vor Gott gestellt werden, damit Dirch in die Sühne Volzogen und anschließend in die Wust zu Asasail geschickt word. 11. Aaron soll seinen Sundopferstier schlachten, für sich und sein Haus sooner zu erwerken. 12. Danach soll Gluhend Kollen vom Alter vor Gott nehmen und ein Handvoll Feins erstossenen, wohl reachenden Raucherwerks hinter den Vorhang ins Allerheiligste bringen. 13. Dort soll das Raucherwerk auf das Feuer legen, damit der aufsteigend Rauch die Deckplatte über der Leid verhult und der Dirch nicht stirbt. 14. Anschließend soll etwas vom Blut des Stiers nehmen und es mit seinem Finger einmal auf die Vorderseite der Deckplatte so siebenmal darver sprengen. 15. Danach soll den Sundopferbock des Vokes schlachten, dessen Blut hinter den Vorhang bringen und damit events overfahren mit dem Blut des Stiers, in dem es auf und vor die Deckplatte sprengt. 16. Auf dies Weise reinheiter das Heiligtum von den Unreinheiten und Übertretungen der Israeliten, gleichermaßen soll mit dem Offenbarungszelt verfahren, das inmitten ihrer Unreinheiten bei ihnen steht. 17. Warend Aaron das Heiligtum betritt, die sooner zu volzien, darf niemand im Offenbarungszelt anwesen sein, bis wieder herauskommt, da so für sich, sein Haus und die gesamte Gemeinde Israel sooner erwerkt. 18. Anschließend soll zum Alter vor Gott hinausgehen, in zu reinigen, in dem etwas vom Blut des Stiers und des Box nimmt und des Ringsummen die Horne des Alters streicht. 19. Soll siebenmal mit seinem Finger etwas von dem Blut auf den Alter sprengen, in von den Unreinheiten der Israeliten zu reinigen und zu weihen. 20. Nach dem die Reinigung des Heiligtums, des Offenbarungszeltes und des Alters abgeschlossen hat, soll den lebendigen Bock herbeibringen. 21. Aaron soll sein Hand auf den Kopf des lebendigen Bocks legen und über im Alsunden und Übertretungen der Israeliten bekennen, sie symbolisch auf den Bock zu übertragen, danach soll in Dirch einen bereitstehenden Mann in die Wust schicken. 22. Der Bock soll Alsunden in ein abgelegen gegen Trajan und erst in der Wust freigelassen werden. 23. Aaron soll dann in das Offenbarungszelt gehen, die Leinenkleider abelgen, die Beim betreten des Heiligtums trug, und sie dort lassen. 24. Anschließend soll sich in einem heiligen Ort baden und sein gewöhnlichen Priesterkleider anziehen, danach soll herauskommen und sein eigenes Brandopfer so das des Volks darbringen, für sich und das Volk sooner zu erwerken. 25. Das Fett des Sundopfers soll auf dem Alter verbrennen. 26. Der Mann, der den Bock zu Asasail in die Wust geführt hat, muss sein Kleider was chen. In sich Baden, bever v ins Lager zurückkehren darf. 27. Der Sundopferstier und der Sundopferbock, deren Blut zur sooner ins Heiligtum gebracht word, sollen außerhalb des Lagers verbrannt werden, einschließlich ihres Fleisches und ihres Mists. 28. Dergenage, der sie verbrannt hat, muss ebenfalls sein Kleider was chen und sich baden, bever u ins Lager zurückkehren darf. 29. Dies Anordnung soll für Ukauf uig gelten, zenten Tag des 7. Monats sollte erfassen und Kinelearbeit verrichten, sowohl die Einheimischen als auch die Fremden, die unter uig leben. 30. Denen diesem Tag wird sooner für Uka worked, uig zu reinigen, so dass von all Uren Sunden vor Gott rein wordet. 31. Es soll ein Sabbat der Vollkommenen Ruhe für uig sein, und dem erfassen sollt, dies ist ein uig Anordnung. 32. Die sooner soll der Priester wohl sehen, der gesalbt und eingesetzt word, anstelle seines Vaters den Priesterdienst zu verrichten, soll die heiligen Leinenkleider anlegen. 33. Soll das Allerheiligste das Offenbarung selten den Alter reinigen und sooner für die Priester soe für die gesamte Gemeinde erwirken. 34. Die soll ein uig Anordnung für uig sein, das einmal im Jahr sooner für all Sunden der Israeliten erwirkt word. Mose 30 als AUS, why Gottes im befohlen hat.